15. Szene. 1637. Galileis Buch Discorsi überschreitet die italienische Grenze. Liebe Leut, gedenkt des Ends. Das Wissen flüchtet über die Grenz. Wir, die wissensdurstig sind, er und ich, wir blieben dahin. Hütet nun ihr der Wissenschaften Licht, nutzt es und missbraucht es nicht. Das ist nicht ein Feuerfall, einst verzehre noch uns all. Ja, uns all. Kleine italienische Grenzstadt. Früh am Morgen. Am Schlagbaum der Grenzwache spielen Kinder. Andrea wartet neben einem Kutscher die Prüfung seiner Papiere durch die Grenzwächter ab. Er sitzt auf einer kleinen Kiste und liest in Galileis Manuskript. Jenseits des Schlagbaumes steht die Reisekutsche. Maria saß auf einem Stein, sie hat ein rosa Hemdelein, das Hemdelein war verschlissen. Doch als der kalte Winter kam, das Hemdelein sie übernahm, verschissen ist nicht zerrissen. Warum verlassen Sie Italien? Ich bin Gelehrter. Schreib unter Grund der Ausreise Gelehrter. Ihr Gepäck muss sich durchschauen. Hier sollten Sie nicht sitzen. Da wohnt eine Hexe drin. Die alte Marina ist gar keine Hexe. Soll ich dir die Hand ausrenken? Sie ist doch eine. Sie fliegt nachts durch die Luft. Und warum kriegt sie nirgends in der Stadt auch nur einen Topf Milch, wenn sie keine Hexe ist? Wie soll sie denn durch die Luft fliegen? Das kann niemand. Kann man das? Das ist Giuseppe. Er weiß rein gar nichts, weil er nicht in die Schule geht, weil er keine ganze Hose hat. Was ist das für ein Buch? Das ist von dem großen Philosophen Aristoteles. Was ist das für einer? Er ist schon tot. Sieh nach, ob etwas über die Religion drin steht. Ich kann nichts finden. Die ganze Sucherei hat ja auch wenig Zweck. So offen würde uns ja keiner hinlegen, was er zu verbergen hätte. Sie müssen unterschreiben, dass wir alles untersucht haben. Andrea steht zögernd auf und geht, immerfort lesend, mit den Grenzwächtern ins Haus. Der dritte Junge zum Schreiber, auf die Kiste zeigend. Da ist noch was. Sehen Sie? War das vorhin noch nicht da? Das hat der Teufel hier hingestellt. Es ist eine Kiste. Nein, die gehört dem Fremden. Ich ging ihn nicht hin. Sie hat dem Kutscher Passi die Gäule verhext. Ich habe selber durch das Loch im Dach, das der Schneesturm gerissen hat, hineingeschaut und gehört, wie sie gehustet haben. Teufelszeug, wie? Nun, wir können nicht alles kontrollieren. Wo kämen wir dahin? Mach die Kisten wieder zu. Haben wir alles? Alles. Sie sind ja Gelehrter. Sagen Sie selber, kann man durch die Luft fliegen? Warte einen Augenblick. Sie können passieren. Das Gepäck ist vom Kutscher aufgenommen worden. Andrea nimmt die Kiste und will gehen. Halt, was ist das für eine Kiste? Es sind Bücher. Das ist die von der Hexe. Unsinn, wie soll die eine Kiste bezaubern können? Wenn ihr doch der Teufel hilft. Das gilt hier nicht. Mach auf. Wie viele sind das? 34. Wie lange brauchst du damit? Alles schon gedruckt. Aus ihrem Frühstück wird dann jedenfalls nichts. Und wann soll ich zum Kutscher Passi hinüberlaufen, um den rückständigen Wegzoll einzukassieren bei der Auktionierung seines Hauses, wenn ich all die Bücher durchblättern soll? Ja, das Geld müssen wir haben. Na, was kann schon viel drinstehen? Ab! Andrea geht mit dem Kutscher, der die Kiste trägt, über die Grenze. Drüben steckt er das Manuskript Galileis in die Reisetasche. Da! Und die Kiste ist weg. Seht ihr, dass es der Teufel war? Nein, ich war es. Du musst lernen, die Augen aufzumachen. Die Milch ist bezahlt und der Krug. Die Alte soll ihn haben. Ja, und ich habe dir noch nicht auf deine Frage geantwortet, Giuseppe. Auf einem Stock kann man nicht durch die Luft fliegen. Er müsste zumindest eine Maschine dran haben. Aber eine solche Maschine gibt es noch nicht. Vielleicht wird es sie nie geben, da der Mensch zu schwer ist. Aber natürlich, man kann es nicht wissen. Wir wissen bei weitem nicht genug, Giuseppe. Wir stehen wirklich erst am Beginn.